Kundgabe 3698. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.02.1946. Geist der Liebe spricht aus dem Wort Gottes. Erkennet den Geist der Liebe, der zu euch spricht aus meinem Wort. Bedenket, dass ihr selbst schwachen Geistes seid, dass ihr wohl mich als kleinsten Funken in euch traget. Dass aber dieser Geistesfunke in euch noch schlummert, solange ihr ihn nicht durch Liebeswirken zum Erwachen bringt. Und darum richtet der Vatergeist an euch Worte der Liebe, um euch zur Liebe zu veranlassen, auf dass ihr den Geistesfunken in euch in Tätigkeit setzet, auf dass ihr ihm Leben gebet durch die Liebe. So ihr einmal in der Erkenntnis steht, ist es euch auch erklärlich, warum ich euch immer nur zur Liebe ermahne. Doch ihr, die ihr noch blind seid im Geiste, müsset zuerst euer Augenmerk richten darauf, dass jedes Wort, das ihr durch meine Diener auf Erden vernehmet, von mir in Liebe gegeben ist und zur Liebe anregen soll. So ihr einem meiner Worte die Liebe absprechen könntet, wäret ihr zu entschuldigen, es nicht angenommen zu haben. Doch jedes Wort muss euch die Liebe des Gebers beweisen. Jedes Wort muss euch Zeugnis ablegen von mir als der ewigen Liebe, die nur zurückgewinnen will, was ihr verloren gegangen ist durch Lieblosigkeit. Und dass ich euch zurückgewinnen will, ist nur darin begründet, dass meine Liebe euch selig machen will, auf ewig. Immer wieder halte ich euch eure Unseligkeit vor Augen, euren mangelhaften Zustand, der euch nicht beglücken kann, und ich suche diesen zu beheben. Und da dies nur die Liebe vermag, so predige ich euch unausgesetzt die Liebe und weise in jedem meiner Worte darauf hin, dass ihr euch nur durch die Liebe zu seligen Geschöpfen bilden könnet, die in der Nähe des Vaters, der ewigen Liebe, unaussprechlich glücklich sind. So wie ihr einmal die Überzeugung gewonnen habt, dass alle meine Worte in Liebe gegeben sind, dass sie nur zur Liebe hinweisen, müsstet ihr auch den Ursprung erkennen. Ihr müsstet mein Wort als Ausfluss meiner selbst ansehen, als Liebeswirken an der sündigen Menschheit, um ihr Hilfe zu bringen. Und so ihr also den Geist erkennet in meinem Wort, werdet ihr auch bald mich selbst erkennen. Es wird euch nicht mehr unfasslich sein, dass ich selbst mich äußere. Denn die Liebe gebärt die Weisheit. Lasset ihr die Worte der Liebe in euch wirken, so werdet ihr ihnen auch bald Folge leisten. Und dann wird auch euer Denken recht sein. Ihr werdet wissend werden, die große Wahrheit erkennen, die mein Wort in sich birgt, und also auch mich selbst immer tiefer erkennen und lieben lernen. Doch die ernste Prüfung müsstet ihr selbst vornehmen, im freien Willen. Ihr müsstet euch selbst die Frage vorlegen, so euch mein Wort dargeboten wird, ob der Geist der Liebe aus ihm spricht. Zu dieser Frage könnet ihr nicht gezwungen werden. Sie muss eurem eigenen Willen entspringen, denn sie beweiset den Willen zur Wahrheit, zum rechten Erkennen. Und es wird euch Antwort werden. Der Geist der Liebe wird selbst in euch sprechen und auf euer Herz einzuwirken suchen, und so ihr willig seid, nicht ohne Erfolg. Wo ihr Liebe zu erkennen vermöget, dort ist Wahrheit. Denn die Liebe ist göttlich und kann nur von der ewigen Liebe ausgehen. Dies bedenket, die ihr zweifelt an der Wahrheit meines Wortes. Ihr dürfet unbedenklich annehmen, was den Geist der Liebe in sich trägt. Und ihr werdet niemals zu fürchten brauchen, von diesem Geist in die Irre geführt zu werden. Denn der Ausgang der Liebe ist Gott, und das Ziel der Liebe ist Gott. Und immer werdet ihr zu mir gelangen, so ihr euch von meiner Liebe ziehen lasset, die euch im Wort immer wieder entgegentritt, die in jedem meiner Worte erkennbar ist dem, der erkennen will. Amen.